Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Hi Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt meine größte Sehnsucht, mein größter Wunsch. Und ich frage euch, was ist eure größte Sehnsucht? Und wenn ihr sagen solltet, das ist mein größter Wunsch, was ist euer größter Wunsch? Also, wenn ihr mir das verraten wollt und wenn wir darüber sprechen sollen, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Frank ist der Erste. Frank, 30 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Frank. Ich bin gespannt. Ja, meine größte Sehnsucht, mein größter Traum ist es am Great Barrier Reef. Also der Ort steht eigentlich schon fest, Südküste Australien, mit dem großen Weißen zu tauchen. Natürlich sicherheitshalber erstmal im Käfig. Also ich spreche von dem großen weißen Hai. Hey. Der fasziniert mich. Ja, geweckt ist diese Faszination eigentlich durch diesen berühmten Film von Steven Spielberg. Wobei man ja da eigentlich dann Angst kriegen sollte, ne? Habe ich auch anfangs gehabt. Ja. Habe ich auch anfangs wirklich gehabt, das gebe ich ganz offen zu. Und ich fand dieses Monster erst wirklich als Monster. Ich habe es auch so gesehen, dass ich Angst vor diesen ganzen Szenen hatte, wenn er dann zugeschlagen hat. Und selbst wenn ich auf der Couch gesessen habe, meine Füße hochgenommen habe oder unterm Bett oder unter der Couch nachgeguckt hatte. Also man hat ja als Kind dann solche ganz merkwürdigen Träume. Ja. Aber im Laufe der Jahre oder auch, dass ich mich dann halt so ein bisschen damit beschäftigt habe. Wie alt warst du da? Ich rechne gerade nach. Wann gab es diesen Film? Das ist schon 86. Lange. 86, so lange 86. Ist das schon her. Ja. Und bist du denn Taucher? Ich habe einen Tauchschein, habe ich, bin aber erst 2, 3, vielleicht maximal 4 Mal wirklich im offenen Meer mit Flasche tauchen gewesen. Dann solltest du vielleicht erstmal ein bisschen Erfahrung sammeln, bevor du dich gleich in die Nähe des weißen Hais begibst, oder? Ja, alles andere interessiert mich aber nicht so. Achso, es geht nur um den Hai. Es geht definitiv nur um den Hai. Und du hast auch tauchen gelernt, um das irgendwann mal zu erleben? Ja, allerdings, ich meine, in Düsseldorf lernt man sowas dann in irgendwelchen Freibädern oder Hallenbädern, ohne wirklich... Ist klar, aber ne? die Motivation, im Ernst, ist das so, das zu lernen ist, dass du irgendwann mal in die Situation kommst, mit dem Weißen zu tauchen. Das ist ja abgefahren. Also das gibt es also jetzt auch schon mehrere Jahre. Ja. Und das habe ich mir definitiv vorgenommen und es könnte sein, dass es wirklich dieses Frühjahr, also jetzt kommendes Frühjahr stattfinden kann. Aber wie geht das denn dann? Also du buchst und fährst dahin, das ist logisch. Ja. Du sagst gerade mit Käfig und so. Gibt es da extra solche Trainings-Camps, wo Haie im Käfig neben einen Taucher gesetzt werden? Oder du bist im Käfig? Ja, es ist... Du bist im Käfig wahrscheinlich, ne? Ich bin im Käfig, ach, du bist ja. Nicht der Hai, ja klar, natürlich. Das wäre, dann würde ich bestimmt nicht direkt in dem Käfig, ne? Nein, es ist also so, es gibt in am Great Barrier Reef eine Familie, also sprich einmal Mann und Frau. Ja. Die haben in den 50er Jahren angefangen mit Korallen, Seepflanzen und halt dem Kleingeviech die Sache zu erforschen. Mhm. Richtig mit alten Kameras und es sind ja noch ganz alte Bilder noch vorhanden. Mhm. Und dann hatte die Frau mal irgendwie ein Tête-à-tête, nenne ich es jetzt, mit dem Hai. Und daraufhin haben sie halt den weißen Hai beobachtet und haben halt erforscht, warum sie gerade angegriffen wurde von dem weißen Hai. Gibt es denn da, gerade da, besonders viele weiße Haie? Ja, gibt es. Also die sind da schon sehr stark vertreten. Also tät's dir auch ein normaler Hai? Oder muss er nur um den weißen? Es sollte der weiße Hai sein. Ist doch ein bisschen albern, oder? Ja, es ist dieses große Tier und sein Gesicht und diese dunklen Augen, diese Knopfaugen, die er hat, diese riesigen, die, ich hab den Hammerhai in Bildern gesehen und zig andere Tigerhai, Riffhaie. Der einzige, der da noch in der Lage käme, das wäre halt ein Planktonfressender. Das ist der Walhai, der natürlich riesig ist. Der käme an zweiter Stelle, aber so wirklich... Weißer Hai oder Walhai? Weißer Hai oder Walhai. Also einen schönen Traum, Eine tolle Sehnsucht. Ich würde gerne mit dir so verbleiben, dass du mich nächstes Jahr wieder anrufst, wenn du dort warst. Ja, wenn ich das mache, mache ich das. Ja. So du noch in der Lage bist zu sprechen. Aber ich bin guter Hoffnung, wenn du da in deinem Käfig sitzt. Im Käfig kann nichts passieren, ne? Im Käfig kann absolut nichts passieren. Das habe ich im Fernsehen mal gesehen. Du hast wahrscheinlich eine hohe Anspannung, wenn das Tier ganz nah an dich rankommt, aber du bist geschützt eben durch den Käfig. Durch den Käfig. Und da kann, also im Käfig kann wirklich nichts passieren. Also das sind erprobte Käfige und getestete Käfige, da kann nichts passieren. Nächstes Jahr telefonieren wir nochmal, Frank. Machen wir. Alles Gute, toi toi toi. Bis ins nächste Jahr. Ja, tschüss. Tschüss. Meine große Sehnsucht, mein größter Wunsch. Das kann natürlich so etwas Nettes sein, wie wir gerade gehört haben. Das kann natürlich auch was viel, viel, viel Ernsteres sein. Wenn jemand schwer krank ist, dass er nochmal die Sehnsucht hat, gesund zu werden oder vielleicht nochmal einen besonderen Wunsch hat, den er sich in seinem Leben erfüllen möchte. Oder vielleicht möchte man irgendwas wieder gut machen, was man irgendwie mal angestellt hat, was man verschuldet hat. Die Palette ist ja riesig, wo man sagen kann, das ist mein größter Wunsch oder das ist meine große Sehnsucht, dieses irgendwann zu erleben oder dieses zu realisieren. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111. Nächster Anrufer ist Willi und Willi ist 48 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Willi. Ja, hallo. Ich wusste nicht, was ist deine größte Sehnsucht, dein größter Wunsch? Mein größter Wunsch wäre das Finden eines Partners. So. Ja. 48 Jahre alt. Jawohl. Bist du? Jawohl. Wenn du sagst, das Finden eines Partners, hattest du noch nie einen Partner? Partner, Freunde auf Zeit, ja. Auch vorher schon 21 Jahre eine Ehe. Ach so. Aus der zwei Kinder entstanden sind, über die ich ganz glücklich und auf die ich auch ganz stolz bin. Ja. Aber seit circa 3 Jahren geoutet. Ach, jetzt verstehe ich. Deshalb auch ein Partner und keine Partnerin. Ein Partner, ganz genau, und keine Partnerin. Und das Problem ist halt einfach heute in der Szene, dass du mit 48 Jahren... Bist du scheintot. Ja, richtig. Ja. Genau. Du zählst ja schon zu den Gruftis. Absolut, ja. Und ich auch. Ja, klar. Sicher. Leider. Und es ist einfach so, dass du in der Szene heute mit 48, und wenn bekannt ist, dass du lange Zeit verheiratet warst, dass du vielleicht Kinder hast, stehst du ein kleines bisschen als Exote da. Gilt dann für den einen oder anderen schon ein bisschen als Trophäe. Ja. So nach dem Motto, mal gucken, ob ich den kriege oder ob ich mir den irgendwie angeln kann. Ja. Aber du merkst ja dann schon nach der Zeit, dass da nichts Ernstes im Hintergrund. Lass mich mal nachhaken. Über 20 Jahre verheiratet. Jawohl. Kinder, 3 Kinder sagst du. Zwei Kinder. Ja. Und du bist jetzt seit 3 Jahren geoutet. Seit 3 Jahren. Mhm. Und auch erst seit 3 Jahren von deiner Frau getrennt? Effektiv getrennt seit 2 Jahren. Ja. Wie kam es denn dazu, dass du dann im doch etwas höheren Alter bemerkt hast, ich bin schwul und hast dann diesen Schritt unternommen? Wie kam es dazu? Also gespürt oder diesen Drang zum eigenen Geschlecht, der besteht sicherlich schon etliche Jahre länger. Mhm. Aber kannst du dich erinnern, wann du zum ersten Mal das empfunden hast? Ja, ich habe eigentlich sehr früh damit angefangen, da ich mir immer schon Freunde gesucht und gewünscht habe, und in diese Freundschaften meinerseits immer schon viel mehr reingebracht habe, als das zurückgekommen. Ach so, ging das in der Fantasie auch schon bis ins Sexuelle? Das eigentlich nicht. Es war eher so das Bedürfnis, jemanden zu finden, der auf der gleichen Welle schwimmt und zu dem man auch irgendwie ein herzliches Verhältnis aufbauen kann. Aber das ist natürlich von meinen Freunden nie so zurückgekommen, weil die vielleicht wirklich nur einen guten Freund wollten und ich hätte eigentlich schon gerne mehr gehabt. Gab es ein Schlüsselerlebnis, von dem aus du sagen kannst jetzt, seitdem ist es mir völlig klar, dass ich schwul bin? Ja, ich hab jemanden kennengelernt, von dem ich wusste, dass er schwul ist. Da warst du wie alt? Der war 25. Und du? Und ich war zu dem Zeitpunkt 44. Ja. Und der ist dann auf mich zugekommen und wir sind zusammen einkaufen gegangen und haben uns in einem Uhrengeschäft Uhren angeschaut und er hat sich 2 ausgesucht, hat die dann erbeten, mit ans Tageslicht nehmen zu dürfen, um zu schauen, wie sie aussehen. Und auf einmal guckte er, statt auf die Uhren, guckte er mich an und sagte ganz unverhohlen, und das war mir im ersten Moment sehr peinlich, sagte er zu mir, mein Gott, weißt du eigentlich, was du für schöne Augen hast? Ich bin da gestanden, ich wurde rot mit 44 wie ein Schüler. Ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Die Verkäuferin war ganz irritiert, die guckte mich an, als ich sagte, was war denn das? Aber das war so für mich vielleicht auch so der Hinweis, dass auch im hohen Alter mit 44 oder so, man trotzdem auch noch jemand finden könnte, der an einem persönlich interessiert. Ist denn zwischen diesem jungen Mann und dir irgendwas dann geschehen? Nie, da nie. Ist nie was passiert. Wie schade, wo er deine Augen so schön findet. Ja, wir sind auch heute noch gute Freunde, wir haben immer noch Kontakt, aber es war einfach vom Typ her niemand, der mich sexuell irgendwie so gesprochen hat. 3 Jahre geoutet. Was ich mir sehr schwer vorstelle, wirklich, wenn man eine lange Ehe hinter sich hat und man Kinder hat und man ein ganz etabliertes Leben führt, dann diesen Schritt in ein neues Leben wiederum zu machen, stelle ich mir sehr schwierig vor. Und ich habe Hochachtung vor den Männern oder vor den Frauen, die das dann noch tun und eben dann wirklich einen Strich unter das machen, was sie bisher gelebt haben. Hast du denn seitdem du jetzt geoutet bist, hast du überhaupt schon mal eine sexuelle Erfahrung mit Männern gemacht? Ja, das habe ich schon gehabt, das schon mehrfach. Aber keine Verliebtheit ist entstanden. Doch, meinerseits. Deinerseits ja. Meinerseits eigentlich schon sehr schnell. Ja, aber nichts erwidert worden. Nichts erwidert worden. Ich habe über 2 Jahre eine Beziehung gehabt auf Distanz. Das heißt, wir wohnten 80 Kilometer voneinander entfernt. Ja. Ich habe das eigentlich im Anfang dieser Freundschaft oder dieser Beziehung als sehr vorteilhaft gesehen. Ich konnte hier meine kleine Welt weiterleben, meinem Beruf nachgehen und habe aber dann doch immer die Gewissheit gehabt, am nächsten oder übernächsten Wochenende trifft man sich, ja, und man kommt auch irgendwie zusammen. Aber da ist dann auch nichts draus geworden aus dieser Sache. Daraus ist nichts geworden. Wie hat denn eigentlich deine Frau darauf reagiert, auf alles? Wie ist sie damit umgegangen, dass ihr Mann plötzlich schwul ist? Ja, 50-50. Also zu 50% war sie erstaunt. Mhm. Zu 50% hat sie mir dann später mal angedeutet, war durch mein Verhalten, durch mein Erscheinungsbild sie vielleicht schon ein kleines bisschen vorgewarnt. Weibliche Intuition, ne? So kann man das sagen. Hast du heute ein gutes Verhältnis noch zu deiner Frau? Gar kein Verhältnis. Gar kein Verhältnis. Das mehr. Möchte ich auch gar nicht, weil ich durch mein Outen immer noch ein kleines bisschen Schuldgefühle habe. Mhm. Wir sind dann nach fast 21 Jahren auseinandergegangen. Mhm. Und sie hat dann über Internet, das ist ja heute der Modebegriff, jemanden kennengelernt, ist dann auch drei Viertel Jahr spät dorthin gezogen. In frischen neuen Händen dann. Genau. Wie ist das Verhältnis zu deinen Kindern? Wie alt sind die jetzt? Sehr gut. 20 und 21. Ein Sohn mit 21 und eine Tochter mit 20. Und wie nehmen die das hin, dass der Papa nun doch zum Gleichgeschlecht tendiert? Ich glaube, dass eine gewisse Ehrlichkeit, die ich bei dieser ganzen Sache, bei diesem ganzen Outing habe anklingen lassen, zurückgekommen ist, auch ein guten Verhältnis zu mir. Prima. Wir haben beide zu mir gesagt, du bist unser Papa, du bleibst unser Papa und mit wem du den Rest deines Lebens vorhast zu bestreiten, ist deine Entscheidung. Tolle Sache. Ich werde dir zum größten Teil mitmachen. Wie ist es denn so, lebst du ganz offen schwul jetzt, auch auf deinem Arbeitsplatz, in der Verwandtschaft? Auf meinem Arbeitsplatz ist es bekannt. Mhm. Darf ich fragen, was du machst im Beruf? Chemikant. Jawohl. Ja. Werde dann aber dort eigentlich, ist das Thema nie direkt angesprochen worden. Ich werde dann immer nur liebäugt, wenn so diese typischen schwulen Witze gerissen werden. Naja. So nach dem Motto, wir reißen jetzt mal einen Witz und dann schauen wir mal, wie reagiert Willi. Wie Willi guckt dann, ne? Ob Willi böse guckt oder ob Willi gelangweilt nur guckt und dann lass mich doch in Ruhe mit einem Quatsch. Oder beim gemeinsamen Duschen heißt es dann natürlich, wenn dann Seife oder Shampoo runterfällt, ich weiß jetzt nicht, ob man sich so unbedacht bücken kann. Das sind so diese Standards. Aber ich hoffe, dass du es locker nimmst. Doch. Ja. Das kann man ja auch gar nicht so ernst nehmen. Das muss man. So, jetzt suchst du einen Mann, netten Mann, einen sehr jungen Mann oder könnte das auch jemand in deinem Alter sein? Eher denke ich mir in meinem Alter. Ich habe zwar bis jetzt, wie gesagt, 2 Beziehungen gehabt, wenn man davon Beziehungen reden kann, die beide knapp um die 30 rum waren, aber ich denke mir, um eine ruhige Partnerschaft aufbauen zu können oder fortsetzen zu können, wäre es schon angebracht in etwa im gleichen Alter. Okay, damit der 22-Jährige dich nicht ständig mit in die Disco zerrt oder so. Ja, das auch. Aber wo suchst du denn? Gehst du in die schwulen Kneipen und Diskotheken? Doch, da verkehre ich auch. Das schon. Ich fühle mich dort eigentlich auch soweit ganz wohl, weil das natürlich im Anfang meines Outings immer die Stellen waren, in denen ich mich überhaupt nicht verstellen musste. Also, ich kann natürlich diesen Wunsch sehr gut nachvollziehen. Und ich glaube, jeder kann es nachvollziehen. Vor allen Dingen, wenn man so eine Metamorphose hinter sich hat, dass man dann auch irgendwie mal die Sehnsucht hat, sich in der neuen Welt richtig zu etablieren und eben eine Beziehung zu führen. Dennoch glaube ich auch, dass du schwer haben wirst, weil man als schwuler Mann es eben schwer hat, in dem Alter jemanden zu finden. Das ist Nachricht. Aber vielleicht, ich habe irgendwie so den Eindruck, dass sich da die Zeiten auch ein bisschen verändern und dass es auch ein bisschen weggeht, nur von diesem jugendlich Gelackten. Ich hoffe, dass ich mich da nicht täusche. Ich hoffe es. Lebst du, die Jungen wollen ja auch mal älter werden. Ja, genau, ja, ja, klar. Also da bleibt mir eigentlich nur zu sagen und meiner Hoffnung Ausdruck zu geben, dass du einen netten Mann findest in deinem Alter oder ein bisschen jünger kann es ja auch sein, ist ja egal. Ich bin weiterhin guter Hoffnung. Ja, ich wünsche dir alles Gute und Gratulation nochmal zu dem mutigen Schritt, den du gemacht hast. Alles klar. Alles Gute. Danke dir fürs Tschüss. Gehen. Ernst, 37 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Ernst. Also meine Sehnsucht wäre, wieder sehen zu können. Weil ich bin fast blind und habe bis zum 12. Lebensjahr ungefähr gut gesehen. Aha. Wie kam es dann, dass du erblindet bist? Oder ja, fast erblindet bist? Ich hatte eine Vorerkrankung und das ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Bei mir ist praktisch das Gehirnwasser nicht auf natürlichen Wege abgeflossen, sondern da ist so ein Schand, also so ein Kunststoffröhrchen im Kopf. Und das hat nicht funktioniert. Das heißt, der Druck ist auf den Sehnerv. Wann hat man dir denn dieses Kunststoffröhrchen eingeflossen? Das habe ich schon von Geburt an. Und also nach der Geburt hat man das eingeflossen? Ja, ja. Und mit dem 12. Lebensjahr hat es eben mal nicht so richtig, war es nicht durchgängig. Und dann hat man das zu spät operiert und dadurch ist der Sehnerv defekt, also kaputt fast. Ja, hat es dann, dann ging das ganz allmählich oder war das? Es ging ziemlich schnell. Also es ging, ich hatte das im Februar und bis Mai war ich fast blind. Ach, so schnell ging das. Also das man hat es täglich festgestellt. Ich habe also, du sagst fast blind, was kannst du denn noch wahrnehmen? Also ich kann so auf dem Gehsteig so noch ganz gut laufen, ich sehe aber keine Schilder mehr, ich sehe keine Ampeln mehr oder keine Hausnummern. Aber du siehst so grobe Umrisse, ganz verschwommen. Verschwommen siehst du? Ja. Du kannst hell und dunkel wahrnehmen? Ja. Farben wahrscheinlich nicht mehr, oder? Zum Teil. Zum Teil. Zum Teil kräftige Farben, also so blau oder rot oder so. Aber du bist doch größtenteils auf Hilfe angewiesen. Ich laufe mit dem weißen Stock. Also mit dem weißen Stock. Brauche ich auf jeden Fall. Mhm. Besteht die Gefahr, dass das jetzt, je älter du wirst, du bist jetzt 37, dass das noch mehr nachlässt oder ist das jetzt also so eine Konstante? So minimale Verschlechterungen habe ich so den Eindruck, wobei man das also bei den wenigen Szenen nicht, also gut, beim Augenarzt sagt, ich sehe eh nichts mehr, ne? Für den sehe ich eh nichts mehr. Aber wenn man halt selber noch das Minimale hat, dann habe ich schon den Eindruck, dass es schon etwas schlechter noch geworden ist. Ja. Nun sagst du, dein größter Wunsch, verständlicherweise deine größte Sehnsucht, ist wieder richtig sehen zu können. Gibt es da eine berechtigte Hoffnung, dass man da chirurgisch irgendetwas nochmal machen könnte? Nee. Das gibt es nicht. Weil der Nerv, wenn der Nerv kaputt ist, dann ist er kaputt, da kann man eigentlich nichts ändern. Also Ich überlege oft ernst, wenn ich Geschichten von blinden Menschen höre oder fast blinden Menschen, dann überlege ich, ob es besser ist, wenn man blind geboren ist und gar kein Bild sich machen kann von der Welt, so wie sie ist, oder ob es wiederum besser ist, wenn man mal die Welt gesehen hat und sich alles vorstellen kann, wie es aussieht. Was meinst du? Ja, das werde ich eigentlich immer wieder mal gefragt, aber ich finde, das ist, naja gut, das ist schon ein Unterschied, ob man es mal gesehen hat. Ne? Mhm. Man kann sich vieles mehr vorstellen, das stimmt schon. Bloß, worauf es eigentlich ankommt, also oder das tägliche Leben, das ist eigentlich gleich kompliziert, ob man jetzt schon mal gesehen hat oder ob man eben geburtsblind ist. Ne? Also vielleicht ist es sogar noch tragischer, wenn man mal gesehen hat, weil man dann weiß, was man nicht sieht oder was man nicht wahrnehmen kann. Wenn man von Geburt aus blind ist, hat man... Naja, ich meine, ich persönlich weiß halt, was ich alles machen konnte und was ich jetzt alles nicht mehr machen kann. Ne? Also, Gott, mit 12 Jahren, du fährst halt kein Fahrrad oder sonst irgendwas. Irgendwann willst du dann irgendwie Mofa fahren oder sonst was. Ne? Und dann weißt du halt, oder dann ändert sich halt das komplette Leben. Ja. Das ist eigentlich, das war für mich das Schwierige. Das glaube ich, gerade in dem Alter. Von jetzt auf gleich im Prinzip nicht mehr viel sehen konnte und dass ich dann die Schule wechseln musste. Ich musste die Blindenschrift lernen, ich musste ins Internat, was mir alles im Endeffekt nicht geschadet hat, aber was halt schon ein Riesenumbruch war. Ne? Wie lebst du heute? Was hast du für einen Beruf? Also ich bin bei der Post in der Telefonzentrale. In der Telefonzentrale. Fast schon ein klassischer Beruf für jemanden, der nicht gut sehen kann. Vorzusagen, ja. Ja. Lebst du alleine? Nee, ich habe Familie. Du hast Familie? Ja, ich habe zwei Kinder und ich bin verheiratet. Und deine Frau, ist die sehend? Nee, die sieht auch nicht. Die sind auch nicht. Ja. Wie hast du sie kennengelernt? Im Internat, also so in den letzten... Ach, das ist ja interessant. Da sind zwei, also Eltern. Ich glaube, jetzt haben wir eine Bildstörung im Fernsehen. Falls man mich im Fernsehen hört, sage ich das mal jetzt, dass ich das hier auch sehe. Egal, wir reden, wir unterhalten uns weiter ernst. Ja. Das ist ja verrückt. Da sind, ist ein Elternpaar, die beide blind sind oder beide schwerst sehbehindert. Und ihr habt Kinder. Und diese Kinder, die Kinder sind, die sehen. Ja. Wie alt sind die Kinder? Die sind jetzt 8 und die Tochter wird nächsten Donnerstag 14, die Große. Mhm. Wie funktioniert da der Alltag? Ich bin ganz, ganz baff, wenn ich mir das so vorstelle. Ja, der Alltag ist eigentlich mittlerweile nicht mehr so tragisch, was schwierig oder was schwieriger war, wenn sie jetzt so dann laufen lernen, ne? Also wenn sie dann laufen können. Und wenn sie halt noch nicht verstehen, dass Papa oder Mama das nicht sieht, ne? Also es dauert einfach. Ja, das stelle ich mir so schwierig. Wenn man als Kind heranwächst und man mit Selbstverständlichkeit selbst sieht, dann zu abstrahieren, dass die nächsten Menschen, nämlich die Eltern, nicht sehen können, das ist doch wahrscheinlich ganz schwierig, bis so ein Kind das dann wirklich kapiert. Das merken die aber schon ziemlich schnell, weil sie ja dann merken, wenn man irgendwie nicht reagiert, wenn sie einem was zeigen wollen oder so, ne? Ja. Und dann, wenn man das merkt, dann kann man ja dann sagen, du musst es mir in die Hand geben, damit ich das halt merke oder so, ne? Ja. Also das ist eigentlich... Ist deine Frau komplett blind? Also sie sieht noch hell und dunkel. Sie sieht noch hell und dunkel. Ist es so, dass jetzt die Kinder euch schon sehr viel helfen und euch so ein bisschen zur Hand Ja, das ist schon, also was heißt sehr viel helfen? Ich meine, Gott, wie Kinder halt so sind, die machen alles mehr oder weniger mit viel oder wenig Lust, ne? Aber also es sind schon Sachen, die jetzt viel leichter sind wie früher halt, ne? Also was weiß ich meine, mit Kinderwagen, das war einfach alles umständlich und wenn sie dann laufen können und keinen Kinderwagen mehr brauchen, das ist einfach viel einfacher. Oder so praktische Sachen wie jetzt die Post zu lesen, da kann die Tochter halt das jetzt vorlesen, oder mal eine Überweisung ausfüllen oder sowas. Ne? Also war es so, dass in den ersten Jahren, als die Kinder klein waren, der Alltag sehr viel beschwerlicher war. Ja. Und mittlerweile führt ihr wahrscheinlich ein ganz normales Leben. Ein bisschen anders als gesunde Familien, aber letztendlich auch normal. Ja. Und was mir halt auch noch abgeht oder was ich mir so wünschen würde, bei dem Sehenswunsch, dass ich halt die Gesichtsausdrücke der Kinder mal sehe, ne? Also Freude oder Trauer oder was auch immer. Aber weißt du, ich wollte dich gerade fragen, wenn du, was würdest du, wenn du sehen könntest, als allererstes sehen wollen? Aber du hast mir jetzt selbst die Antwort gegeben, deine Kinder wahrscheinlich, ne? Ja, also ich würde wirklich ganz sehen, wenn sich die Kinder über irgendwas besonders freuen, dann den Gesichtsausdruck. So dieses freudige Strahlen, das würde ich total gerne sehen. Also, wie deine Kinder aussehen, kannst du oder kann deine Frau, ihr beide, könnt das ja nur ertastet haben. Ne? Also ich kann es schon noch sehen. Also soweit geht es schon noch, aber nur grob. Ich sehe halt eher grob, ja. Mhm. Ich sage mal, keine Einzelheiten, keine irgendwelche Pickel oder halt Brille oder sowas, das sehe ich halt bei anderen Leuten auch nicht. Ne? Also sag mir mal noch ein weiteres Beispiel. Also das kann jeder nachvollziehen, dass du zuerst natürlich deine Kinder sehen würdest wollen, wenn du wieder sehen könntest. Was wäre noch etwas, wo du vielleicht oft sogar daran denkst oder von träumst, dass du das gerne mal wieder oder überhaupt mal sehen möchtest? Naja, was heißt sehen? Ja, was ich gerne machen würde, ich würde mir einfach gerne eine Zeitschrift kaufen. Also zum Beispiel irgendein politischer Spiegel beispielsweise. Ja. Ne? Ich würde einfach gerne in den Laden gehen und mir ein Buch oder Zeitschrift kaufen und das dann sofort lesen können. Das ist schon sehr beeindruckend. Das macht einem wieder deutlich, wie was wir alles, die wir gesund sind oder relativ gesund sind, mit welcher Selbstverständlichkeit wir so Sachen machen, die für andere Menschen jetzt für dich in deinem Fall was ganz Besonderes ist, mal eine Zeitung zu lesen. Ja, oder ja, eben Zeitung zum Beispiel, beim Frühstück Zeitung zu lesen. Mhm. Das wäre zum Beispiel sowas, wo ich sagen würde, das wäre klasse. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich mich in deine Situation hineinversetze, dass ich eine große Sehnsucht hätte, besondere Naturereignisse mal wieder zu sehen. Einen tollen Sonnenuntergang. Oder die Berge vielleicht. Oder ja, das zum Beispiel, ne? Auf Bergen so Fernsicht zu haben. Genau, sowas, ja. Sowas mitzukriegen oder... Ja. Oder wie jetzt zum Beispiel, wie vor ein paar, 3 Jahren, glaube ich, diese Sonnenfinsternis, diese totale so was, genau, ja. Also das hat mich, muss ich sagen, geärgert, dass ich das jetzt nicht richtig mitgekriegt habe. Oder vielleicht auch in einen sehr schönen, klaren Nachthimmel zu schauen. Die Sterne oder die so. Die Sternenhimmel. Ne? Äh, Es klingt aber schon so, ich meine, du bist ja nur auch 37 und hast das jetzt schon sehr lange alles gelebt, dass du dich durchaus mit deinem Schicksal arrangiert hast und zwar, dass du sehr bedauerst, dass es so ist, aber du dich in dein Leben auch so eingefunden hast. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Also ich habe mich damit arrangiert, aber es ist einfach so, dass immer wieder so Dinge kommen, die halt einen schon blöd aufstoßen, sage ich mal. Ne? Also so als Beispiel, einfach einkaufen zu gehen und zu sagen, jetzt will ich das und das, und du brauchst einfach immer jemanden, der entweder mitgeht oder wo du danach fragst, weil jetzt bestimmtes Produkt halt suchst oder so. Ja. Ne? Also es ist nicht so, dass ich jetzt damit nicht klarkomme. So ist es nicht. Wenn ich es doch nur könnte, Ernst. Ich würde dir deinen Wunsch so gerne erfüllen. Mein Gott. Naja, so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Aber. Nein, du hast eine Familie, du hast zwei Kinder. Das ist ja toll. Du hast, hast einen Beruf und hast eigentlich auch ein gutes Leben. Insofern, man muss das ja immer dann auch noch so sehen, obwohl das so nachvollziehbar ist, was du sagst. Ich wünsche dir und deiner Familie von Herzen alles Gute, Ernst. Ja, okay. Auf Wiedersehen. Danke. Ja, tschüss. Tschüss. Nadine, 17 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Nadine. Hallo. Ich grüße dich. Was ist denn deine größte Sehnsucht oder dein größter Wunsch? Ja, mein größter Wunsch ist, wieder mit meinem Vater Kontakt zu haben. Weil, also circa ein Jahr haben wir jetzt nicht so miteinander zu tun. Und so recht weiß ich eigentlich auch nicht, warum. Ja, aber das wollte ich jetzt gerade fragen. Du bist 17 Jahre alt, warum hast du mit deinem Vater nichts zu tun? Ich gehe mal davon aus, dass die Eltern geschieden sind, oder? Ja, nein, also die waren noch nicht verheiratet. Also. Und du lebst bei deiner Mutter? Genau, aber ich war halt schon ziemlich klein, als die auseinandergegangen sind. Ja. 6 oder 7, weiß ich selber nicht ganz genau. So, und bis vor einem Jahr war der Kontakt gut zwischen dir und deinem? Der war super, wirklich. Also aber das war das Beste. Das Beste sogar? Ja. Aber da muss ja was passiert sein, dass man sich dann nicht mehr, dass man sich aus den Augen verloren hat. Ja, also das war einen Tag vor Weihnachten, habe ich mit meinem Vater telefoniert und er hatte eine neue Freundin, also er ist so ein kleiner Weiberheld, so wenn ich das sagen darf. Ja, und er sagte dann, er hätte keine Zeit für mich, er hätte was Besseres zu tun, er wollte sich mit seiner Freundin treffen. Klingt und dann, nicht freundlich. Nee, und dann war ich, glaube ich, auch verständlicherweise beleidigt. Ja. Und also dann habe ich geheult und den Hörer meiner Mutter in der Hand gedrückt. Und dann habe ich mich auch erstmal nicht gemeldet. Und dann am zweiten Weihnachtstag, also ich meine, das waren 3 Tage, die dazwischen lagen, habe ich dann eine SMS an ihn geschrieben, ob er mir nicht zumindest frohe Weihnachten wünschen will oder sowas, weil er sich ja auch nicht mit mir getroffen hat, wie es eigentlich immer jedes Jahr war. Ja. Also das war verständlich einfach für mich, dass wir uns jedes Jahr getroffen haben. Das kannte ich nicht anders. Ja, und darauf kam dann keine Antwort. Hör mal, und vor diesem Weihnachtsfest gab es keinerlei Spannung zwischen euch beiden? Ja, so kleine Streitigkeiten, wie es immer mal vorkommt, aber jetzt nichts Dramatisches. Kein Knaller. Nee, überhaupt nicht. Dann ist dieser Satz, finde ich, ein Hammerschlag. Das ist wirklich hammerhart. Ne? Wenn er sagt, ich habe was Besseres zu tun, als mich mit dir zu treffen. Genau. Mit dir, meiner Tochter. Ja, früher, das war ja noch das Beste. Wir sind immer zusammen tanzen gegangen und sowas. Also das war eigentlich eher so eine Freundschaft. Aber was ist denn da los? Ist die neue Frau dann schuld oder wie? Ich kenne sie nicht. Ich möchte ihr nicht die Schuld geben. Auf keinen Fall. Ich weiß nicht, wer sie ist. Nee, man darf ihr auch nicht die Schuld geben, weil dein Vater ist dafür verantwortlich. Auch wenn sie ihn beeinflusst. Dein Vater ist ja Herr seiner selbst. Und er ist dafür verantwortlich. Wie? Und jetzt ist das ganze Jahr vollkommen ohne Kontakt verlaufen? Ja, ich habe es nochmal versucht. Also wie gesagt, am zweiten Weihnachtstag habe ich ihm eine SMS geschrieben. Und als er dann nicht geantwortet hat, ich muss dazu sagen, ich habe noch einen 7 Jahre älteren Bruder. Also wir haben beide nur den gleichen Vater. Und dann, die haben auch keinen Kontakt mehr, seitdem er 17 ist. Und dann habe ich auch einfach aus Wut geschrieben, dass ich meinen Bruder sehr gut verstehen kann, dass er keinen Kontakt mit ihm haben möchte. Wie? Weil wenn er ihn so behandelt wie mich, kann ich es gut verstehen. Wie, zu dem hat er den Kontakt auch abgebrochen, als der Junge 17 war? Ach, ist das jetzt so ein blöder Zufall, oder wie? Ja, ich war damals 16. Aber ich meine, der wäre viel älter als du. Hä? Ich meine, der wäre viel älter als du, der Bruder. Ja. Hab ich jetzt nicht verstanden. Wie alt ist denn dein Bruder? Mein Bruder ist jetzt 24. Der ist jetzt 24? Ja, und wir haben seitdem er 17, 18 ist kein Kontakt mehr. Ja, also umso seltsamer finde ich. Und dass dann Vater auch so mit, als du 16, nee, jetzt bist du 17, auch den Kontakt abgebrochen hat. Ja. Ja, und vor allem, das tat mir auch ziemlich weh. Ich habe auch die ersten Monate so echt fast jede Nacht im Bett gelegen und geheult, weil ich es nicht verstanden habe. Also ich habe es echt nicht verstanden, weil vorher war ein so guter Kontakt. Wir sind zusammen tanzen gegangen, auf Partys gegangen oder sowas. Wohnt er denn auch in deiner Nähe? Er wohnt in derselben Stadt, ein paar Straßen weiter. Und bist du ihm denn auch nicht zufällig mal über den Weg gelaufen? Bis jetzt nicht. Also er ist einmal an mir vorbeigefahren, als ich an der Bushaltestelle stand. Und er hat aber, ich weiß nicht, ob er mich gesehen hat, auf jeden Fall hat er vor an mir vorbeigeguckt. So. Unglaublich. Und der Bruder, von wo die Sendepause jetzt schon 10 Jahre andauert, fast 10 Jahre andauert, nee, nicht ganz, aber eine ganze Weile, sieben Jahre genau, wohnt er auch in der gleichen Stadt? Der wohnt eigentlich, glaube ich, in der gleichen Stadt. Also ich habe jetzt auch schon 1,5 Jahre keinen Kontakt mehr mit ihm. Ich weiß halt... Na gut, lassen wir die Geschichte mit dem Bruder mal raus. Das, das ist auch schon merkwürdig genug, aber es geht ja jetzt um dich und deine Geschichte. Was gedenkst du zu tun? Du hast ja nun schon einiges unternommen. Da macht man sich ja zum Affen, wenn man dann noch und immer wieder anklopft und sagt, hier, lass uns doch reden oder machen. Ja, ich weiß nicht mehr, was ich machen sollte. Ich hatte ihm im Oktober einen Brief geschrieben und ihn dann halt in den Briefkasten geschmissen. Darauf kam auch wieder keine Antwort. Und dann an seinem Geburtstag, also er hat Anfang September Geburtstag, habe ich ihm eine SMS geschrieben, herzlichen Glückwunsch. Ach, das auch noch? Ja, und ob er meinen Brief bekommen hat. Und darauf kam dann halt nur, ja, Dankeschön. Also für das herzliche Glückwunsch. Und fast fünfmal hast du es versucht, ne? Oder so ungefähr. Ja, ungefähr so, ja. Deine Mutter kennt ihn ja nur ganz gut. Was ist denn deren These, was da los ist? Ja, sie weiß es auch nicht ganz genau. Sie sagt halt nur, er ist beleidigt, weil ich diese SMS geschrieben habe mit meinem Bruder. Ich habe so viele Meinungen davon gehört. Mein Bruder hat mir erzählt, dass mein Vater Scheiße gebaut hat. Ja, aber es fing bei ihm ja schon vorher an, bevor du diese SMS geschrieben hast. Es fing ja mit Weihnachten an. Er hat ja den ersten blöden Satz gesagt. Ja, da hat meine Mutter einfach gesagt, dass er ein Arschloch ist. Also, dass er oft schon sowas bei ihr abgezogen hätte. Ja, und darauf habe ich aber nicht gehört, weil die sind auseinander. Da kann sagen beide... Ja, aber... Klar, die sind auseinander. Das ist irgendwie dann parteiisch was oder sehr subjektiv, was deine Mutter sagt. Aber was mir schon zu denken gibt, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, ist, wie er sich deinem Bruder, also seinem Sohn, auch verhält, gegenüber verhält. Ne? Das ist ja auch schon nicht in Ordnung. Ja, er ist nicht mehr sein Sohn. So, jetzt ist die Frage, was sollst du tun? Ich finde, du solltest erstmal nichts tun. So weh es dir wiederum auch tut. Du hast ja genug jetzt Signale gegeben, hier, ich möchte gerne und lass uns doch. Und wenn der Kerl, wie alt ist er? 45, glaube ich. Erwachsener Mann, gestandener Mann von 45 Jahren, sich so kindisch benimmt, muss ich so sagen, da ist das schon schlimm genug. Und da müsste er irgendwann die Initiative von sich aus ergreifen, finde ich. Ja, aber als ich ihm die SMS im September geschrieben hatte, hat er ja auch gesagt, dass die Zeit sieht, was daraus wird und sowas. Nur ich habe halt jetzt totale Angst, weil ich liebe ihn, auch wenn sowas vorgekommen ist. Nur bei meinem Bruder hat er damals genau das Gleiche gesagt. Und wir haben jetzt seit 7 Jahren nichts mehr miteinander zu tun. Ja, Nadine, du kannst das aber auch nicht erzwingen. Vielleicht, was du machen kannst, ist, dass du einfach so zu Weihnachten ihm vielleicht einen Gruß schickst zu seinem Geburtstag, aber weiter erstmal nichts. Und das andere muss von dem kommen, Mann. Das muss von dem kommen. Ja, es kommt nicht von ihm. Schade und traurig. Ja, klar. Ja, ich verstehe es einfach nur nicht. Ich möchte, selbst wenn er nichts mit mir zu tun haben will oder nicht mehr will, ich möchte zumindest einmal mit ihm reden, damit er mir sagt, warum er sich nicht mehr mit mir treffen wollte, warum er nichts mehr mit mir zu tun haben will. Vielleicht hörte er ja heute Abend zu und hat dich erkannt. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, er muss morgen arbeiten. Also Nadine, das ist dein großer Wunsch. Und ich wünsche dir, dass dein Vater sich in irgendeiner Weise meldet und dass er seinen Hintern hochkriegt und zumindest eine Begründung dir sich traut, auch ins Gesicht zu sagen, was da los ist. Ja, er sagt, er hat keine Schuld. Er wird auch nie Schuld eingestehen. So ist er. Schlimm genug. Das ist so. Er wird nie sagen, er ist schuld. Ich wünsche dir dennoch alles Gute und alles Liebe, Nadine. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. 1:33 Uhr haben wir jetzt. Fast auf die Sekunde. Jetzt. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. Schon. ist eine halbe Minute wieder um, 1.33 Uhr und 30 Sekunden Radio 1 Live, ist hier unter WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow. Wir haben ein festes Thema heute Nacht und das Thema heißt meine größte Sehnsucht, mein größter Wunsch. Und da, genau darüber möchte ich gerne mit euch reden, über eure größte Sehnsucht und euren größten Wunsch. Wenn man euch diesen Wunsch erfüllen könnte, diese Sehnsucht erfüllen könnte, was wäre es? Wenn ihr Lust habt, mir das zu erzählen, dann ruft an, Telefonnummer 0800 5678 111. Margarete begrüße ich herzlich, 50 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Margarete. Ja, mein größter Wunsch ist, dass ich endlich wieder schlafen kann. Dass du endlich wieder schlafen kannst? Ich schlafe höchstens 1 bis 1,5 Stunden nachts, wenn es hochkommt 2. Und wie lange schon? Ja, also 4, 5 Jahre bestimmt. Das ist ja die Hölle. Das kann ich dir sagen. 1 bis 1,5 Stunden, ja. Nur? In welcher Zeit ungefähr? Die erste Zeit bin ich immer dann wieder aufgestanden. Und jetzt die letzte Zeit gehe ich erst immer so um 4 ins Bett. Um 4 und dann schon wieder so um 5, 5:30 auf. Und dann dauert es meist bis 5, bis ich einschlafe. Und um 6, 6:30 bin ich wieder wach. Und du hast vorher, also vor 5, 6 Jahren und davor, normal geschlafen? Ich habe vielleicht immer etwas weniger geschlafen wie andere, aber nicht wie jetzt. Aber relativ normales Schlafverhalten. Ja. Ist damals irgendwas vorgefallen oder kam? Ich war damals krank. Ich hatte, was ich auch heute noch habe, hohen Blutdruck und eine Niereninsuffizienz. Mhm. Und danach, das hat sich dann immer weiter erweitert. Dann hat sich das erweitert. Ganz langsam an. Und ich hatte früher als Kind Epilepsie. Hatte dadurch auch schon 2 stereotaktische Operationen. Ja, was ist das, stereotaktische Operationen? 2 Kopfoperationen, da werden Nerven weggeödet. Achso, aber das hat damit ja wahrscheinlich keinen Zusammenhang, oder? Ich war jetzt 30 Jahre anfallsfrei, kann man sagen. Mhm. Und seit ich nicht mehr schlafe, treten die Anfälle wieder auf. Ach, das kommt jetzt auch noch dazu? Ja. Also ich habe ja selbst auch große Schlafprobleme. Deswegen bin ich jetzt so hellhöriger, was du erzählst und weiß, wie schlimm das ist, wenn man irgendwie nur ein paar Stunden, also wenn ich nur ein paar Stunden geschlafen habe. Das ist ganz furchtbar. Also und wenn ich mich in dich hineinversetze und du hast nur 1,5 Stunden und das geht seit 4 Jahren so, da kriege ich das läuft mir kalt den Rücken runter bei der Vorstellung. Du musst doch den ganzen Tag über völlig fertig sein und wie gerädert eigentlich. Ist ein Tag so und ein Tag so. Irgendwie manchmal hat der Körper sich dran gewöhnt und dann gibt es wieder Tage, wo ich nur durch die Gegend pülle und... Ja. Bist du berufstätig auch noch? Nicht mehr, ich bin jetzt in Rente. In Rente, ja. Was ist denn das so am Tage für ein Gefühl? Ist das schon so ein Gefühl des Abgeschlafftseins oder... Ich kann nicht mehr viel machen, ne? Ja, ja. Also ich kriege auch mit der Arbeit nicht mehr viel gemacht hier im Haushalt. Mhm. Lebst du allein oder hast du Familie? Nee, mein Mann ist hier. Ja. Meine Tochter wohnt nicht weit weg. Ja. Und was jetzt noch dazu kommt, ich habe dann teilweise auch tagsüber, wo ich gar nicht weiß, was ich mache oder dass ich umfalle und dann plötzlich weg bin. Ach so, so Aussetzer. Das hängt aber wahrscheinlich damit mit der Epilepsie zusammen. Ja, aber die sagen, alles das kommt da von dem Schlafentzug, weil ich keinen Schlaf habe. Bist du denn in guter ärztlicher Behandlung und Betreuung? Ja, das ist ganz schlimm. Ich habe zwar einen guten Neurologen, aber ich war jetzt schon 2 Jahre auf dem Platz in Freiburg im Schlaflabor. Ja. Den ich jetzt für den 27. November habe. Und das ist eine große Hoffnung, dass die dir helfen können da. Ich hoffe. Davon gehe ich aus, dass die da sind die Fachleute schlechthin, die sich mit dieser Problematik auskennen. Ja, aber jetzt hatte ich auch wieder... Lass mich mal kurz fragen, du hast wahrscheinlich in all diesen Jahren auch 1000 Mittelchen ausprobiert, ne? Schlafmittel. Sehr viele, ja. Und alles nutzt nichts? Nee. Die Hammer-Tabletten nutzen auch nichts? Auch nicht. Was bewirkt das denn, wenn du jetzt so wirklich eine sehr starke Schlaftablette nimmst? Gar nichts. Gar nichts? Ich werde noch aufgewühlter wie vorher. Ich lag jetzt wieder im Krankenhaus, da hatten sie mir abends auch wieder welche gegeben. Und morgens sagt der Pfleger, oh, verzehren Sie müde aus. Ja, vielleicht, wenn man nicht geschlafen hat. Verzweifelt man da nicht mal irgendwann? Ja doch, man verliert auch die Geduld, ne? Ja. Verliert man auch den Lebensmut? Ja. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Und da sagt der eine Pfleger, ja, wenn du die genommen hättest, du würdest 3 Tage schlafen. Ja, ja, ja, ja. die wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Dann schieben die von einem Krankenhaus ins andere und jeder sagt nicht richtig, was los ist. Ne? Ja, die normalen Krankenhäuser werden da auch völlig überfordert sein. Insofern bist du da in Freiburg schon jetzt an der richtigen Adresse. Ja, ich hoffe. Wie lange wirst du denn da bleiben? Ja, erstmal 2 Tage. Mhm. Und jetzt sollte ich allerdings vom Übergang vom letzten Krankenhaus hier in ein anderes, weil ich auch nicht mehr allein bleiben kann. Da war ich dann heute auch und wo der die Berichte gelesen hat, ja, sagte, das muss ich mir erstmal alles durchlesen. Wo ich dann sage, ich gehe im November nach Freiburg. Da sagte, dann melden Sie sich dann nochmal. Ja. Achso, also. Dann stand ich wieder da. Standst du wieder da. Aber Freiburg glaube ich auch, dass das eine sehr gute Adresse ist. Aber es sind auch nochmal eine ganze, wir sind nur einen Monat hin, ne? Ist erstmal noch ein Monat hin. Und was jetzt auch noch dazu kommt, jetzt haben sie festgestellt, dass ich eine Parkinson habe im Anfangsstadium. Dann hast du es aber wirklich geballt, ne? Alles. Und kann das sein? Das soll alles daher kommen. Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht gibt es da sogar Zusammenhänge, dass die Auslösung die Auslöser dieser Krankheit schon mit diesem chronischen Schlafentzug zusammenhängt. Ja. Diese eine Stunde oder diese anderthalb Stunden, in denen du schläfst, ist das dann ein tiefer Schlaf? Kann ich noch nicht mal sagen. Ich bin sofort wieder wach, wenn sich irgendjemand rührt. Oder wenn ich irgendwas höre. Hat sich denn das Verhältnis zu deinem Mann zum Beispiel auch verschlechtert, dass du sehr gereizt bist? Und ja, also er hält sehr viel aus. Ne? Manchmal dann bin ich am Brüllen hier oder ich sag dann einfach was nur, um ihn zu ärgern. Und es ist wirklich sehr sonderbar. So als Laie würde man denken, irgendwann, wenn der Körper so erschöpft ist, holt er sich diesen Schlaf und du würdest mal 3 Tage durchschlafen. Aber das passiert nicht. Nee. Das will auch einem erst niemand glauben, bis ich gesehen habe. Ich habe in Bonn im Schlaflabor gelegen. Ich sag nach der ersten Nacht, ich sag, oh, wie lange habe ich geschlafen? Ja, gar nicht. Du warst in Bonn im Schlaflabor schon mal. Wie haben die das denn dann kommentiert, die ganze Angelegenheit? Ja, das Einzige, was sie festgestellt hat, war, dass ich nicht schlafe. Na toll, das wusstest du vorher auch schon. Das habe ich dann gesagt. Und haben die nichts Therapeutisches mit dir gemacht? Ich sollte dann 4 Wochen lang Schlafprotokoll führen, was ich auch gemacht habe. Also ich bin auch dann immer wieder aufgestanden, was ich dann gemacht habe und getan habe. Ja. Ja, aber hat alles nichts gesagt. Das genutzt. Also ich habe von über Freiburg gelesen und das dort ansässige Schlaflabor, dass die einen hervorragenden Ruf haben. Ja, deswegen sind die auch so überlaufen, ne? Ja, ja, ja, ja. Mensch, Margarete, was ist das eine Sache, die du da zu ertragen hast? Ja, deswegen, ich möchte einmal schlafen, wieder wie alle anderen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass man da ganz oft an früher denkt, dass man sich dann irgendwann abends um 11 oder 12 ins Bett gelegt hat und durchgeschlafen hat bis morgens um 8. Das muss ja für dich eine paradiesische Vorstellung sein. Ja, das ist schon abends, wenn mein Mann hier liegt, der schläft beim Fernseher ein, ne? Aber dann könnte ich den manchmal. Ich sag, Mensch, geh ins Bett. Wenn ich das sehe, werde ich so neidisch. Ja, ja. Liebe Margarete, ich drücke dir alle Daumen, die ich habe. Danke. Dass der Aufenthalt in Freiburg für dich irgendeine Hilfe mit sich bringt. Dass die, ja, das ist einzigsten noch, wo ich hoffe. Ja, dass die auf irgendeine Idee kommen, was man mit dir machen kann, dass du wieder ein bisschen schlafen willst. Du wärst ja schon froh, wenn du 3-4 Stunden schlafen könntest, ne? Das wird mir reichen, ja, dann, ne? Ja, aber. Ja. Alles Gute. Dankeschön. Alles Liebe. Danke. Auf Wiederhören, Margarete. Wiederhören. Melanie, 19 Jahre alt, guten Morgen. Hallo. Hallo, Melanie. So, jetzt reden wir über deinen größten Wunsch und deine größte Sehnsucht. Also ja, mein größter Wunsch ist es also, mit meinem Freund zusammen zu sein, also mit ihm ganz, bei ihm ganz nah zu sein. Mhm. Und warum funktioniert das nicht so? Ist es nicht so? Ja, weil ich lebe halt in Deutschland. Ja. Ja, und er lebt halt in Amerika. Oh, das ist natürlich kompliziert. Ja, das ist ganz schön weit. Ist man nicht so gleich um die Ecke? Nee, ist es nicht und deshalb kann ich ihn auch nicht so oft sehen, ne? Ah, wie lange seid ihr denn schon ein Paar? Jetzt 2,5 Jahre schon. Schon 2,5 Jahre? Ja. Wo habt ihr euch kennengelernt? Und wie habt ihr euch kennengelernt? Also, er kommt aus St. Louis. Mhm. Und ich habe Verwandte, die leben in Kansas City. Ja. Und ich war da, also es war Sommerferien war das, da war ich noch, das war 2000. Mhm. Und da war ich halt, sind wir nach Amerika geflogen und da haben wir dann halt einen Ausflug gemacht, weil meine Tante, ihre Freundin, die lebt in St. Louis. Mhm. Und da sind wir halt dahin und da waren wir im Café und er hat da halt gekellnert. Ach so. Und da haben wir uns dann halt kennengelernt. Da hat es gleich gefunkt im Café. Ja. Während er gekellnert hat. Ist er auch so alt wie du oder ein bisschen älter? Er ist 21. 21. Ja. Und dann wart ihr da gleich, seid ihr in Amerika während dieses Urlaubs schon zusammengekommen? Ja, das war noch direkt am Anfang, also wir waren 2 Wochen da. Das aber Glück gehabt. Ja, und das war direkt irgendwie am Anfang und durch das, da haben wir uns auch dann öfters gesehen. Ja. Ja, und dann sind wir halt zusammengekommen. Ja, und seither, wie oft habt ihr euch schon besucht oder dann wieder gesehen? Also es ist nicht oft gewesen, also weil wir sehen uns höchstens 2-mal im Jahr, wenn überhaupt, ne? War er auch schon in Deutschland oder fährst du immer runter? Nein, er war auch schon hier. Er war auch schon hier. Also es war aber letztes Jahr, schon wieder länger her, weil ich war jetzt im Sommer, war ich auch da. Wie lange warst du da im Sommer? 3 Wochen. 3 Wochen. War es denn dann so, ist es, wenn ihr euch so lange da nicht gesehen habt, ist es am Anfang so ein bisschen, fremdelt man da? Oder ist man gleich ganz vertraut und ist es so wie beim letzten Mal? Also so ist es eigentlich schon vertraut, weil ich meine, wir haben ja auch so eigentlich täglich Kontakt. Mhm. Aber wie traurig, wenn man dann wieder wegfährt. So, ja. Ich stelle mir gerade vor, du jetzt im Sommer bist 3 Wochen da und dann der letzte Tag. Ja, sicher. Ah. Ja, das ist das Schlimmste. Ja. Ihr habt jeden Tag Kontakt, sagst du, über Internet oder? Ja, über Internet. Also wir schreiben uns dann eigentlich täglich E-Mails. Ja. Aber ist das schon eine tolle Sache, dass so eine Beziehung 2,5 Jahre gehalten hat, ne? Ja, das funktioniert. Du bist treu? Also, ja, sicher. Entschuldige, wenn ich das frage. Er ist auch treu? Ja. Ja. Also ich vertraue ihm da voll und ganz und er mir auch. Und ich denke mal, wäre das Vertrauen ja nicht so da, dann wird das auch alles überhaupt nicht so funktionieren. Mhm. So, jetzt habt ihr beiden das schon 2,5 Jahre ausgehalten und geschafft. Gibt es denn irgendwo im Horizont eine Perspektive, dass er vielleicht mal ganz nach Deutschland kommt oder du für eine Weile nach Amerika gehst oder so? Ja, also ich jetzt so vorübergehend sowieso erstmal nicht. Mhm. Ja, weil ich mache ja meine Ausbildung. Mhm. Was lernst du? Ich lerne Bankkauffrau. Bankkauffrau. Wie lange lernst du noch? Das sind noch 2 Jahre. Ah, noch 2 Jahre. Ja, und er studiert halt. Mhm. Also deshalb wird das erstmal nicht... Aber was studiert er? Er studiert Sport und Spanisch. Ach, warum studiert er nicht Deutsch? Ja, keine Ahnung. Dann könnte er in Deutschland studieren. Ja, ich weiß. Also kann man denn nicht Sport und Spanisch auch in Deutschland studieren? Bestimmt. Ja, doch, kann man. Und warum? Das kann man. Gibt es da Überlegungen, dass er das vielleicht in Deutschland macht? Ja, also wir haben ja schon uns drüber unterhalten, wie wir das überhaupt machen wollen. Also wenn ich überhaupt nach Amerika gehe, dann mache ich erst hier die Ausbildung fertig. Ja, das sind ja noch 2 bittere Jahre. Und, und er studiert ja schon, das heißt, das ging vielleicht schneller zu arrangieren, dass er nach Deutschland kommt. Ja, das ginge schon. Wir sind auch schon am Überlegen, wie wir es machen. Mhm. Ob er, also ich weiß auch nicht, wenn ich nach Amerika gehe, ob ich hier einfach alles so lassen kann, weil ich meine, meine Familie lebt hier, ne? Meine Freunde sind hier. Na gut, das ist für ihn ja genauso, ne? Ja, für ihn ist es halt genauso. Ich denke mal, egal wer es von uns beiden macht, es wird halt schwer für einen. Aber es wäre doch vielleicht eine ganz, ganz salomonische Lösung, wenn er jetzt hierher kommt, du machst in Ruhe deine Ausbildung zu Ende und ihr danach gemeinsam nach Amerika geht und dann kann man weiter gucken. Ja, das ginge natürlich auch. Nur wenn er sein Studium hier abgeschlossen hat, könnt ihr nach Amerika gehen. Ja, das stimmt. Hat er Angst, nach Deutschland zu kommen? Also so Angst nicht. Es ist halt auch nur das Problem, dass er halt dann vieles zurücklässt. Mhm. Gut, das muss man natürlich dann opfern. Das musst du opfern und das muss er auch dann opfern. Ja. Das ist uns auch schon irgendwo bewusst. Aber nur so wird es ja irgendwann gehen, dass ihr wirklich eine Perspektive habt. Ne? Wir wollen ja auch zusammen sein. Ich meine, gut, wir sind jetzt 2,5 Jahre zusammen. Es hat auch so alles wunderbar geklappt. Mhm. Ne? Gut, es ist eine normale Beziehung wie jeder andere auch. Mhm. Wir streiten uns wie jeder andere auch. Ne? Mhm. Mhm. Und das ist halt, wir wollen auch zusammen sein. Und deshalb haben wir natürlich auch schon überlegt, ne, wie wir das machen. Klar, so. Wie heißt er? Der heißt Thomas James. Thomas? Ja. Als das jetzt ganz schrill wäre, es gab ja immer so Überraschungsfernsehsendungen, wenn ich sagen würde, Melanie, guck mal, wer hier gleich um die Ecke kommt. Und dann käme Thomas hier rein. Das wäre doch spektakulär. Da würdest du weinend am Telefon sitzen, ne? Ja. Leider haben wir das jetzt nicht so arrangieren können. Ja gut, ich meine, es dauert auch nicht mehr so lange, dann sehe ich ihn auch wieder. Jetzt Weihnachten vielleicht? Ja. Fliegst du nach Amerika? Ja, ich fliege nach Amerika nach Weihnachten. Also, dann begrüße Thomas mal herzlich von mir. Mach ich. Und diskutiert mal diesen Vorschlag nochmal, dass er vielleicht doch so schnell wie möglich nach Deutschland kommt. Ja, genau, so. Das haben wir da auch noch gar nicht überlegt, dass er dann vielleicht hier studiert und wir dann danach... Ja, ne? So kannst du ihn auch vielleicht auch ein bisschen ködern. Sagst du, pass auf, du kommst jetzt und danach komme ich mit dir nach Amerika. Ja, das stimmt. Ne? Und dann haben beide ein Opfer gebracht und irgendwann entscheidet man, in welchem Land man leben möchte. Ja, das stimmt. So macht ihr das, okay? Ja, so machen wir das, okay. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Ja, tschüss. Jana, 31 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Domian. Ja, guten Morgen, Jana. Morgen. Deine Sehnsucht, dein Wunsch. Also ich hätte gern mal in meinem Leben ein richtig schönes Sexualleben. Also mit Orgasmus und allem drum und dran. Das heißt, das hast du bisher noch nicht gehabt? Nicht so richtig, nee. Du hast noch keinen Orgasmus erlebt? Ja, wenn ich mit einem Mann schlafe. Also nur mit dir alleine? Nee, so, also ich sag mal mit den Fingern und so auch, aber nicht halt beim Geschlechtsverkehr. Ja, also nicht, dass er es ganz alleine geschafft hat, sagen wir es so. Genau. Ja. Bist du in einer Beziehung zurzeit? Nee, auch nicht. Auch nicht. Was jetzt nicht daran liegt, aber... Das ist Zufall gerade, dass du nicht in einer Beziehung bist. Genau. Hattest du schon eine längere Beziehung? Ja, so ein paar Jahre schon. Ja, und das war alles immer unbefriedigend für dich? Mhm. Woran lag das? An den Typen? Ich denke mal nein. Also ich muss dazu sagen, ich bin auch sehr konservativ erzogen. Also wenn ich mal den Mut gefunden habe, mit jemandem zu reden, dann jetzt lasse ich doch mal gehen. Also ich denke mal, dass ich das überhaupt nicht... kann, mich da so loszulassen. Also ich vermute es einfach mal. Ich habe da so richtig eigentlich noch nie mit jemandem drüber gesprochen. Umso erstaunlicher, dass du dich traust, hier anzurufen. Ja gut, und dann muss ich ja mal anfangen. Ja, toll finde ich das, in aller Öffentlichkeit darüber zu sprechen, finde ich schon sehr, sehr erstaunlich. Also nicht schlecht. Ja, also vielleicht hast du mal einen guten Rat für mich. Nein, lass uns erstmal ein bisschen drüber reden. Manchmal kommst du beim Reden, kommen einem ja schon Ideen oder wird einem einiges klar. Also du meinst in der Tat, das lag gar nicht mal so sehr an den Männern, sondern dass du zu verkrampft warst und dich hast nicht richtig fallen lassen können? Ich weiß es nicht, vielleicht hatte ich auch wirklich noch nie den Richtigen, der das konnte oder ich kann es ja auch nicht sagen. Wie ist es denn, wenn du mit dir alleine Spaß hast, wenn du masturbierst? Ist es so, dass du da wirklich dann ganz entspannt da bist und das genießen kannst und wirklich den Orgasmus richtig durch alle Hautporen gehen lassen kannst, so wie es dir eigentlich gefällt? Ich weiß nicht. Also ich sag mal, ich kann ja nicht was sagen, was ich nicht kenne. Also es ist auch nicht das Gleiche. Ich meine, da macht man mit dem Finger und nur, da fehlt ja schon ein bisschen, ne? Ich hatte mal ein Gespräch mit einer sehr viel älteren Dame, die das auch noch nie erlebt hatte. Und dann hat sie mich gefragt, was ist denn ein Orgasmus? Und da saß ich natürlich doof hier, ne? Wie erklärt man einen Orgasmus? Ne? Ja, genau. Da gibt es ja so gut wie gar keine Worte für, ne? Das ist also sag mal jetzt, um das fachlich mal auszudrücken, mit dem Finger so am Kitzler oder von einem Mann mit der Zunge, das geht. Ja. Aber halt beim Geschlechtsverkehr nicht. Das war schön und alles und Gefühle und toll und dann ist aber keine Steigerung mehr. Das ist halt die ganze Zeit schön und irgendwann ist halt vorbei und der Mann kommt und... Es kann ja wirklich sein, dass das so eine Mixtur war bisher, dass du Männer hattest, die das auch nicht so toll konnten und nicht so toll auf eine Frau eingehen konnten und dass du aber auch gleichzeitig auf der anderen Seite auch nicht dich hast so gehen lassen können. Dass quasi beides Negatives zusammenkommt. Könnte sein. Vielleicht, ja. Hast du, das habe ich gerade nicht so ganz mitbekommen, hast du dieses so ganz offen erzählt in meiner Nähe, ne? Wie jetzt? Dass das nicht klappt? Ja. Also ich habe nie einen vorgespielt. Also ich glaube ja, wenn man jemanden gefunden hat, in dem man verliebt ist, wo ein Vertrauensverhältnis entsteht, ein tiefes Gefühl ist, dass man am allerbesten, um all solche Verspannungen von vornherein aufzulösen, das allerbeste ist, wenn man das vorher so erzählt und mit dem Partner darüber redet. Ja, das ist jetzt zum Beispiel mein Problem. Also im Moment würde ich gerade, oder ich lerne gerade jemanden kennen und meine Gedanken spielen sich natürlich jetzt auch darum, wenn der das mitkriegt und bemerkt, dass das natürlich vielleicht ein Grund sein könnte, die Beziehung dann nicht weiterzuführen. Hundertprozentig nicht, Jana. Wenn dieser Mann jetzt wirklich anfängt, sich richtig in dich zu verlieben und dich wertschätzt, wird der dich hundertprozentig nicht deshalb fallen lassen. Ja, ich hoffe es. Und wenn er dich fallen lässt, dann sei froh, dass du los bist. Ja, okay, ist natürlich auch ein Argument. Absolut. Und du hast ja jetzt schon mal geübt. Du hast mit mir darüber geredet. Insofern ist das Eis vielleicht auch ein bisschen gebrochen. Ich finde, dass das Wunder manchmal wirkt, wenn man da ganz offen mit dem Partner am Anfang drüber redet und sich auch Zeit lässt, sich da nicht unter großen Stress setzt und es wirklich so ganz gemächlich angehen lässt. Und dann wird irgendwann explodierst du. Wahrscheinlich, hoffe ich. Ich hoffe es auch. Also, es tut sich da was. Da ist jetzt ein Mann in deinem Visier. Ja, aber wirklich ganz an Anfang an. Also ich lerne wirklich gerade mal kennen, weil ich habe so die letzte Zeit überhaupt kein Interesse dran gehabt, jetzt an Männern. Ja. Warum nicht? Ach, wenn ich so die Probleme von anderen immer höre, war ich immer froh, dass ich nicht so Probleme hatte. Ich bin froh, dass ich solo bin, hast du da gedacht? Bitte? Ich bin froh, dass ich solo bin. Ja, genau. Ich konnte dann immer tun und lassen, was ich wollte. Aber die Zeiten sind jetzt vorbei. Ja, ich finde ihn halt sehr sympathisch und ich denke mal, es könnte was werden. Also ich würde es mir wünschen in dem Fall. Aber ist noch nichts, Händchen halten oder so, nichts passiert? Nee, noch gar nicht. Kein Küsschen, gar nichts? Nee, noch überhaupt nicht. Weiß er überhaupt, dass du interessiert bist? Ich denke mal. Ein bisschen geflirtet habt ihr schon? Ja. Ja. Dann flirtet mal schön weiter. Und ich hoffe, dass sich das gut annähert. Und dann wirst du irgendwann in stille Stunde ihm das mal so erzählen. Da sind die Männer meistens auch baff. Und letztendlich sind die Männer froh, wenn sie das erfahren. Sag ich dir wirklich als Mann. Mhm. Ja, weil man dann viel besser damit umgehen kann. Und man weiß wirklich, was in der Frau auch vor sich geht. Und man kann besser auf die Frau eingehen. Also auch für den ersten Mal schlafen zum Beispiel. Absolut, ja, absolut. Da hast du mehr von und er hat mehr davon. Als wenn du da mit deinen Ängsten da reingehst und dich vielleicht ein bisschen verkrampfst und er kann das dann wieder nicht richtig einschätzen und nur so und so weiter. Alles verkompliziert sich dann. Oh je. Also, du hast es geschafft, hier anzurufen. Ich glaube, du schaffst das andere auch. Ich werde es versuchen. Alles Gute, Jana. Ich danke dir. Toi, toi, toi. Ich wünsche dir. Danke, tschüss. Kerstin, 15 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Kerstin. Ja. Erzähl, also was ist dein Wunsch? Ich rufe an, weil ich Sehnsucht nach meiner Mama habe. Wo ist denn die Mama? Meine Mama, das ist jetzt nicht so, wie man denkt. Ich habe sie lange nicht mehr gesehen. Meine Mama, ich möchte sie so haben, wie sie früher gewesen ist. Also sie hat sich vom Seelischen her stark verändert. Mhm. Sie ist krank geworden. Was hat sie denn für eine Krankheit? Wenn das für jeden ein Begriff ist, also schizophren. Erklärst du es uns, was das ist? Das ist, wenn man sich Sachen einbildet, dass man zu dick ist oder dass man einfach nicht mehr gut aussieht und dann in eine Magersucht verfällt oder an jegliche andere Krankheiten. Ach so, also es ist eine körperliche Krankheit, aber auch eine seelische Krankheit. Genau, also sie macht sich mit ihrer seelischen Krankheit körperlich kaputt. Ja, wie lange hat sie die Krankheit schon? Circa 4 Jahre. 4 Jahre, so lange schon. Und das hat dazu geführt, dass ihr euch auch immer mehr entfremdet habt. Entfremdet, das ist eigentlich ein falsches Wort. Also wir haben uns mehr auseinandergelebt, ja. Mhm. Aber ihr wohnt zusammen in einer Wohnung und seid eine Familie. Mhm. Den Papa gibt es auch in der Familie? Oder nee, den Papa gibt es nicht. Und du lebst alleine mit deiner Mutter? Ich habe bis vor 1,5 Jahren mit meiner Mama zusammen gewohnt und wurde dann von Jugendamt aus in eine Jugendwohngemeinschaft verfrachtet. Ach so. Wo ich mich jetzt ganz gut gefangen habe und auch froh bin, dass ich dort bin. War der Grund, dass deine Mutter gar nicht mehr richtig für dich sorgen konnte oder wie kam das? Genau, meine Mama war nicht mehr in der Lage dazu. Durch ihre Krankheit, die halt dann halt gekommen ist. Und hast du jetzt regelmäßigen Kontakt zu deiner Mutter? Wir telefonieren zwischendurch. Ich darf sie auch zwischendurch mal besuchen. Mhm. Wobei ich sagen muss, dass mir das nicht immer so gut bekommt, sie dann auch so zu sehen in dem Zustand, in dem sie ist. Ist sie denn zu Hause? Oder? Nee, sie ist im Krankenhaus. In einer Klinik? In Psychiatrie. Ja. Und wird sie da lange bleiben müssen? Sie ist jetzt schon, also wenn man es aufrechnet, circa 3 Jahre dort, halt nicht am Stück, zwischendurch mal zu Hause, aber dann wird sie immer rückfällig und sie ist halt momentan auch noch dort. Wenn ihr miteinander redet, hast du den Eindruck, dass ihr euch so nah seid dann zumindest, wenn du sie besuchst? Oder ist da irgendwie immer so eine Glaswand zwischen euch? Es steht immer irgendwas zwischen uns. Mhm. Sie kann auch nicht mehr offen mit mir reden, wie sie es früher getan hat. Mhm. Sie schämt sich regelrecht von mir. Ja, Hat sie solche Sachen schon gesagt, dass sie auch Schuldgefühle hat ihr gegenüber? Dass sie, ja. Ja. Nur ich habe ihr gesagt, dass diese Krankheit, ich denke mal, die kann jeden umfassen und sie braucht absolut keine Schuldgefühle haben. Mhm. Die haben sicher Ärzte oder Angehörige, andere Leute schon ein bisschen erklärt. Besteht denn da eine Hoffnung, dass deine Mama wieder relativ normal wird und ein normales Leben wird führen können? Oder ist das eher eine chronische Erkrankung? Sie kann auf jeden Fall wieder gesund werden. Nur momentan sieht es halt nicht so danach aus. Mhm. Es sieht halt eher so aus, dass es schlimmer wird. Gibt es Geschwister noch? Ich habe einen großen Bruder, ja. Ja. Der ist 21. Hat das denn euer Verhältnis noch mehr so zusammengeführt? Uns hat das zusammengeführt, ja. Dann wünsche ich deiner Mutter, deiner Mama, Kerstin, auch alles Gute. Ja. Und ich würde euch auch so sehr wünschen, dass dein Wunsch dann in Erfüllung geht. Was sicherlich auch ihr Wunsch ist im Geheimen, dass sie wieder ein normales Verhältnis zu dir hat und ihr vielleicht auch irgendwann wieder ein relativ normales Leben führen könnt. Ja. Ich wünsche es euch von ganzem Herzen, Kerstin. Okay, danke schön. Alles Liebe. Okay. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. Ich entschuldige mich mal für die Bildstörungen. Ich glaube, ich habe das hier so mitbekommen, dass wir auf dem Fernsehsender irgendwelche Probleme hatten. Also ich weiß nicht, woran es lag. Ich bitte es zu entschuldigen. In der Technik war Michael Jansen, der damit nichts zu tun hat, denn der hat unseren Hörfunk hier betreut, 1 Live. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, damit eine freie Themennacht. Ihr könnt wie immer auch morgen schon ab 0 Uhr anrufen. Da sind die Leitungen geschaltet, 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Gute Nacht, schöne Nacht, bis morgen.